Schüsse am Checkpoint Charlie im geteilten Berlin. Der Spion, der aus der Kälte kam, aus dem Jahr 1963, war der dritte Roman John le Carrés. David Cornwell, so sein richtiger Name, musste unter Pseudonym schreiben, weil er zu der Zeit noch für den MI6 arbeitete, dem britischen Auslandsgeheimdienst in Bonn. Of my work for British intelligence, performed mostly in Germany. I wish to add nothing. Über meine Tätigkeit für den britischen Geheimdienst in Deutschland möchte ich nichts zu dem hinzufügen, was schon bekannt ist, liest Le Carré hier selbst aus seinen Memoiren vor. Das ist ein Überbleibsel meiner altmodischen Loyalität zum Service und zu Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. The promise of confidentiality holds. Überwiegend reiht der Memoirenband Anekdoten aneinander. Mehrfach handeln sie von seinem tyrannischen und gewalttätigen Vater Ronnie. It took me a long while to get on writing terms with Ronnie, conman, fantasist, occasional jailbird and my father. Es hat lange gedauert, bis ich Ronnie schriftstellerisch verarbeiten konnte. Er war ein Hochstapler, Fantast, gelegentlicher Knastbruder und mein Vater. Die Mutter hielt es mit Ronnie nicht aus, verließ die Familie, als der Sohn erst 5 Jahre alt war. John le Carré sah sie erst mit 21 Jahren wieder und empfand nichts für sie. Das tiefgefrorene Kind in ihm habe nicht das kleinste Anzeichen gezeigt, aufzutauen. Bring down Richard Roper. I want to put you inside his operation. My name's Pine. I'm the night manager. Die aktuelle BBC-Verfilmung The Night Manager, den das ZDF gerade zeigt, geht auf einen 20 Jahre alten Roman Le Carrés zurück. Verrat, Lügen und Misstrauen. Letztlich hat der Vater in ihm angelegt, immer neue Täuschungen zu erfinden. Der Titel der Memoiren, Der Taubentunnel, geht auf ein schockartiges Erlebnis aus der Jugend zurück. Close by the old casino stood the Sporting Club. Mein Vater nahm mich mit ins Casino nach Monte Carlo. Nebenan war eine Schießanlage. Tauben wurden in einem abgedunkelten Tunnel gefangen gehalten, flogen dann hoch in den Himmel über dem Mittelmeer und wurden von gut betuchten Freizeitschützen abgeknallt. Die Tauben, die nicht getroffen wurden, flogen instinktiv wieder in den Tunnel zurück, zum Ort ihrer Geburt, wo dieselbe Todesfalle von neuem begann. Where the same traps awaited them. Der Taubentunnel als eine Parabel für John le Carrés Leben in Kindheit und Jugend. Le Carré erfindet Versionen meiner selbst, schreibt er, aber niemals die Wahrheit, wenn es denn überhaupt eine gibt. Wahr dürfte wohl aber doch seine Einladung zum Lunch mit Premierministerin Margaret Thatcher sein. Da er gerade vorher bei Yasser Arafat war, schilderte er ihr das Leid der Palästinenser. Don't give me sob stories, she ordered me. Erzählen Sie mir keine rührseligen Geschichten, reagierte sie mit plötzlicher Vehemenz. Jeden Tag appellieren die Leute an meine Gefühle, so kann man nicht regieren. Die Palästinenser hätten die IRA im Bombenbauen angeleitet und ihren Freund Ari Neef ermordet, einen Helden des Zweiten Weltkriegs und ihr politischer Berater. Ari Neef, the British war hero and politician and her close advisor. John le Carré fragte sich beim Verlassen der Downing Street, warum er überhaupt eingeladen worden war. Vielleicht so seine Vermutung, wollte Margaret Thatcher von mir aus erster Hand wissen, wie sie ihre miteinander rivalisierenden Geheimdienste bändigen kann.